1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine neue Woche beginnt. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen mit einer offenen Runde, mit einer freien Themennacht. Wer also gerne hier mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050 oder mailt bitte domian@wdr.de plus eure Telefonnummer. Nicht vergessen, bitte unbedingt mit in die Mail reinschreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Christa und Christa ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Christa. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir, Christa? Um meinen Mann. Der hatte im frühen letzten Jahr im Oktober einen Herzinfarkt. Ja. Und lag 7 Monate im Koma und ist am 22. Mai verstorben. Und er fehlt mir so sehr. Er ist gar nicht mehr aus dem Koma aufgewacht. Nein. Und jedenfalls, er kam ins Krankenhaus mit Blaulicht. Und da ging es ihm dann, ich bin ja gleich hinterhergefahren, als ich hochkam, ging es ihm wieder gut, also besser sozusagen. So, da lag er dann eine Woche, da mussten sie ihm ins andere Krankenhaus bringen, wollten sie ihm einen Stent setzen und das ging nicht. Und dann hat er Blutverdünnung bekommen und da hat der Arzt mich angerufen und hat er gesagt, er müsste ins Herzzentrum nach Coswig und er müsste Bypässe kriegen. Und da bin ich dann gleich wieder, ich bin jeden Tag ins Krankenhaus gefahren, ist egal, wo es war. Und ich hatte ihm versprochen, wenn er ins Zentrum kommt, dass ich mir dort ein Zimmer nehme und so lange bleibe, bis er zur Reha kommt. So, und dann ist er am Montag dann nach Coswig gekommen ins Herzzentrum und kam auch Dienstag gleich dran zur ersten OP. Ja. Da haben sie mich gleich angerufen und gesagt, also die OP wäre schlecht verlaufen durch die Blutverdünnung, die kriegen das Blut nicht gestillt. So, da bin ich dahin gefahren nach Coswig, blieb denn da mit meiner Tochter. Sie wollte bloß eine Nacht bleiben. Das war am Donnerstag. Dienstag war er dran. Und als wir Donnerstag hinkamen, lag er gerade ein Zimmer runter von intensiv im Einzelzimmer. Und als ich hinkam, er war ein bisschen durcheinander, da sagten die Schwestern, das kommt noch von der OP her. Und da konnte ich mit ihm, das Erste war, was er sagte, an seinem Bett. Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht machen lassen. Hat er gesagt. Hat er noch gesagt zu mir, ja. Und wann ist er dann ins Koma gefallen? Er kam nach der zweiten OP. Er war Dienstag dran. Ja. Und dann, jedenfalls waren wir dann da drin. Er hing an allen Schläuchen, an allen, was man so denken konnte nach der Herz-OP. Und dann sagte er noch, er wollte ein bisschen hoch im Bett. Da kamen zwei Schwestern, nahmen ihn unter den Arm und haben ihn so im Bett hochgezogen. Das kann man mit solchen Leuten nicht machen. Die der erste schwere Herz-OP hinter sich hatten. Ja. Sag mal, die zweite Operation, er ist aus der Narkose gar nicht mehr aufgewacht. Doch, nach der ersten OP. Nee, nach der zweiten meine ich jetzt. Ist er nicht mehr aufgewacht? Nein. Da sagte die Schwester bloß, wir sollten runtergehen, eine Tasse Kaffee trinken. Als wir hochkamen, rannten sie alle auf Station. Da sagt die Schwester, also sie mussten meinen Mann wieder auf die Intensiv bringen. Sie wüssten nicht, was passiert wäre. Wir sollten vor der Intensiv warten. Er hat 7 Monate im Koma gelegen, sagst du. Schwerste Entscheidung vor der Intensiv da zu warten. Ja. Da kam der Arzt raus und sagte, also ich muss mit Ihnen mal reden. Ich muss Ihnen leider sagen, Ihr Mann hatte einen Herzstillstand von 14 Minuten. Wir haben ihn zwar zurückgeholt, aber wir wissen nicht, wie der Kopf das verkraftet. So, dann bin ich ja da geblieben. Ich hatte ja da ein Zimmer. An der Tag bin ich wieder hin. Also hatten sie mich angerufen, sie müssten mir mal nochmal aufmachen. Es wäre ein Bypass umgeknickt. Also ein sehr komplizierter Verlauf, der letztendlich dann aber in diesem 7-monatigen Koma geendet hat. Nach der zweiten OP. Gab es denn in diesen 7 Monaten, gab es da überhaupt noch eine Hoffnung, dass er aufwacht oder war eigentlich allen klar? Sie sagten zu mir nach der Wiederbelebung, dass 99% der Gehirnzellen abgestorben wären. Also gab es im Prinzip keine Hoffnung. Nein. An was ist er denn dann, im Mai sagst du, ist er gestorben? Ja. An was ist er dann gestorben? Ja, er lag denn, Also dann hatten sie ihm noch einen Luftröhrenschnitt gemacht, künstlich ernährt wurde er. Dann kam er noch zur Reha, haben sie noch gebracht, sie wollten eben alles noch versuchen. Und dann war er da ein Vierteljahr, aber es kam nichts mehr. Und ich bin jeden Tag gefahren, ich stand jeden Tag vor seinem Bett, konnte nichts mehr machen. Und er hat dann aber die Augen aufgemacht, er hat seinen Kopf bewegt, er hat, wenn ich ihn denn so angefasst habe, hab gesagt, ich bin da, dann hat er die Fingerspitzen, das war ganz schlimm. Na jedenfalls. Was hat er mit den Fingerspitzen gemacht? So bewegt, er hat gespürt, dass ich da war, bloß er war im Körper gefangen, er konnte einfach nicht raus. Glaubst du, dass er, obwohl das Gehirn so zerstört war, wie du gerade gesagt hast, so geschädigt war, glaubst du, dass er dich erkannt hat? Nein, er hat mich nicht erkannt. Ich habe ja auch gesagt, so, er guckte ja auch. Mhm. Ich sag, zwinker mal oder so, aber es kam, er hat durch einen durchgeguckt, also er kam nichts mehr. An was ist er denn dann gestorben? Ja, er hatte immer Fieber. Ich habe gesagt, sie möchten doch mal Blut abnehmen. Er kam mir dann in ein Heim für Koma-Patienten. Und dann haben sie Blut abgenommen und laufend hat er Fieber. Da wurde mir aber gesagt, es wären keine Entzündungen. Bloß wo kam das Fieber her? Und ich bin jeden Tag gefahren und gerade den Tag, als er starb, war ich nicht da. Das war Pfingstsonnabend, weil mein Sohn da war. Ja, Christian, was ist er denn dann gestorben? Ja, plötzliches Herzversagen. Plötzliches Herzversagen. Der hing ja noch an diesem Pulsoximeter dran, den ich mir auch noch besorgen musste, weil die IKK das abgelehnt hatte. Wenn man 7 Monate so einen Leidensweg mitmacht, das muss ja das Schlimmste sein, was überhaupt vorstellbar ist. Und der fehlt mir so. Wie alt ist dein Mann geworden, Christa? 67. Ja. War er vorher eigentlich so ein fitter und gesunder Mann? Ja, er hatte manchmal ein bisschen Luftnot, aber er ist auch nie zum Arzt gegangen. Er hatte mir gesagt, geh du mal. Ja. Und ich wäre so froh, wenn ich noch welche kennen würde, die sowas auch mitgemacht haben. Da können wir dir sicher gleich helfen. Ich wollte dich aber gerade noch fragen, man hat ja dann sehr viel gemacht mit deinem Mann noch, obwohl eigentlich klar war, dass er nicht wieder in ein normales Leben zurückkehren wird können. Die hatten auch einen Luftröhrenschnitt gemacht und dann hatten sie mich morgens angerufen, sie mussten ihn nachts ins Krankenhaus bringen. Findest du es richtig im Nachhinein, dass man den Luftröhrenschnitt gemacht hat? Ja, er wurde ja künstlich beatmet, er hing ja an Sauerstoff. Und dann kam er nachts ins Krankenhaus, da wurde mir im Krankenhaus den anderen Tag gesagt, der Luftröhrenschnitt, der hätte den gemacht, er wäre zu klein. Da zeigte mir der Arzt noch, dieser Oberarzt im Krankenhaus, dieses, was da drin ist, dieses an der Trachea da, diesen Schlauch. Und dann hat er gesagt, das konnte man nie absaugen, er musste ja auch abgesaugt werden. Und eben, da mussten sie den Luft, weil das, er hatte zwar gehustet, da kam das alles raus und automatisch fällt ja das innerlich zusammen, mussten sie ihm den Luftröhrenschnitt noch größer machen. Ach, Domian. Ich frage das deshalb, weil sitzt man da als liebender Angehöriger nicht daneben und denkt, hätte das Leiden doch ein Ende und würde er bald sterben? Nein, er hat es immer mehr bewegt. Aber du hast gerade gesagt zu mir, dass er dich nicht mehr erkannt hat und dass zu 99% des Gehirns geschädigt war. Wenn das so wünscht wäre, man dann keine Erlösung? Nee, also wir waren 41 Jahre, ich war 16, wo ich ihn kennengelernt hatte. Mhm. Man will dann nicht so, man möchte den Menschen nicht loslassen. Ich glaube, nee. Ja. Habt ihr Kinder? 2. Ja, wie alt sind die? Meine Tochter, die wird Mittwoch 40 und mein Sohn ist 34. Hast du durch ich habe auch liebe Kinder. Ja, hast du durch die Kinder jetzt Hilfe und Unterstützung? Ja. Und die haben auch Familie, da möchte ich auch nicht immer hingehen, wie das eben so ist. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man so lange mit einem Menschen so eng zusammen war, dass man das auch jetzt noch gar nicht wirklich verstehen kann, dass der weg ist, für immer weg sein soll? Ich fahre auch immer zum Friedhof jeden Tag, als wenn er mich ruft. Das ist ganz eigenartig. Ja, wenn er dich ruft, sagst du? Ja. Hast du das Gefühl, er ruft dich? Ich muss dahin, ich weiß es nicht. Ja. Sprichst du am Grab dann mit ihm? Ja. Was sprichst du mit ihm? Über alles so, dass er mir so fehlt. Hast du den Eindruck, dass er dir antwortet? Ich weiß es nicht. Bist du eine gläubige Frau? Ja. Wir haben auch viel Engel auf seinem Grab zu stehen. Ja. Und jetzt, weil sie mir, wo sie mich angerufen hatten aus dem Heim, wo er war, denn Also ich hatte früher noch angerufen, weil den Tag war ich gerade nicht da. Da wurde mir gesagt, es geht ihm gut. Hm. Die kommen ja morgen wieder, machen sich keine Sorgen. Hm. Nachmittag habe ich nochmal angerufen um 3. Wurde mir das Gleiche gesagt und abends dann auf einmal haben sie eben gesagt, ganz plötzlich, ihr Herz tot. Wenn man so lange zusammen ist, redet man ja über eigentlich alles Mögliche, ja. Was das Leben und die Welt so betrifft. Habt ihr mal darüber gesprochen, wie das ist, wenn einer gehen muss? Ja, natürlich. Wie hat er sich da, dann dazu geäußert? Er hat gesagt, gehst du mal her, dann möchte er auch nicht weiterleben. Wir waren richtig so, ich weiß es nicht. Ganz eng verbunden. Ja. Mhm. Du hast gesagt, dass du eine gläubige Frau bist. Ja. Das heißt ja, dass ein gewisser Trost schon auch vorhanden ist. Na bloß, es konnte ihm keiner mehr helfen. Aber wenn man ein gläubiger Mensch ist, dann weiß man, dass der Tote jetzt bei Gott ist. Ja. Und das ist ja etwas Tröstliches. Dass er nicht mehr leiden muss. Ja, genau. Ich kann damit nicht fertig werden irgendwie. Mm-hmm. Du hast gerade gesagt, du würdest so gerne mit Menschen sprechen, die sowas auch erlebt haben. Ja, genau. Da würde ich mir sehr drüber freuen. Ja, mit wem sprichst du denn überhaupt über deine Verzweiflung? Also mit meinen Kindern. Ja. Dann habe ich eine liebe Freundin, die kommt auch jeden Früh zu mir. Ja. Ja, und sonst, ich gehe nicht groß in die Stadt. Mhm. Jeder, er war Maurer, er hat sehr viele Häuser gebaut und jeder kannte ihn. Mhm. Und dann sprechen mich die Leute an und das will ich vermeiden, das fühlt immer wieder auf. Die Leute sprechen dich dann auf den Tod an? Ja. Und wenn die dich darauf ansprechen, wie fühlst du dich dabei? Traurig. Traurig? Ja. Also das tut nicht gut, wenn die Leute dich ansprechen? Nein. Du möchtest dem eigentlich aus dem Weg gehen? Ja. Mhm. Mhm. Etwas anderes ist es natürlich, wenn du mit jemandem sprichst, der auch so ein Schicksal hinter sich hat. Das möchte ich gern, ja. Ja. Wo lebst du in einer Stadt, einer größeren in der Stadt? Stadt, ja. Ich bin auch umgezogen jetzt in einer kleineren Wohnung. Mhm. Ich sehe ihn immer draußen, wir hatten hinterm Haus einen Garten. Mhm. Das ist ja in der Garage passiert. Er war auch richtig auf dem Stuhl, hat sich auch gerufen. Mhm. Und wo ich rauskam, da... Was glaubst du denn, Christa? Lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Wenn er jetzt dir etwas sagen könnte, nehmen wir das mal an, du kennst ihn ja so gut. Ja. Was würde er dir jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Überleg mal. Ich weiß es jetzt im Moment nicht, was er sagen würde. Er würde versuchen, dich zu... Damit hat er nicht gerechnet. Oder ich weiß es nicht. Er würde damit sicher hat keiner gerechnet. Aber er würde sicher versuchen, dich zu trösten, weil er dich geliebt hat und liebt. Ja, ja genau. Und er würde sicherlich auch sagen, dass er den Schmerz versteht. Den versteht er bestimmt. Den versteht er bestimmt. Ja. Aber er würde bestimmt auch sagen, dass dir das Leben noch gehört und du das Leben nutzen sollst, weil es etwas Wertvolles ist. Ich kann es aber nicht im Moment, Domian. Aber du hast hier bei mir angerufen. Ja. Du sagst sogar, du möchtest gerne mit anderen Menschen sprechen. Das ist ja eine Willensbekundung. Wenn du jetzt gar nicht mehr könntest, dann würdest du einfach in der Ecke sitzen und nur noch traurig sein. Aber wir sprechen miteinander. Ja, das ist auch gut so. Das ist gut so. Und ich glaube auch, dass Sprechen hilft. Wir werden jetzt, mein Psychologe, der Henning, wird jetzt im Hintergrund gleich, er wird dich auf jeden Fall nochmal anrufen und dann gucken wir uns mal um, ob wir in deiner Umgebung Trauergruppen finden. Wärst du bereit, in eine Gruppe zu gehen von Menschen, die auch einen lieben Angehörigen verloren haben? Könnte ich vielleicht versuchen. Ich kann da so mit, ich habe dich ja hier nur angerufen. Ich denke, da rufen so viele an, die so einen Schicksalsschlag erlebt haben. Mhm. Und man kann darüber mal reden. Ich glaube, du bist eine selbstbewusste, freundliche, nette Frau. Ja. Ich glaube, dass du auch den Mut hättest, in eine solche Gruppe zu gehen. Weil du ganz schnell merken würdest, da muss man sich nicht schämen, da kann man auch weinen. Ja. Da hat jeder einen schweren Verlust erlitten. Und man kann vielleicht gemeinsam eher aus dieser finsteren Zeit herauskommen. Ach, Das ist so schlimm. Also sowas wünsche ich keinen. Mhm. Vor allen Dingen vor dem Bett zu stehen und man kann nichts machen. Mhm. Man muss ihn immer da lassen, man kann nicht wieder mitnehmen. Ja. Ich hätte ihn auch mit nach Hause genommen, wenn er im Rollstuhl gesessen hätte oder sonst. Ja, ja. Aber es ging eben nicht, weil er hing ja an diesem Sauerstoffgerät. Genau, genau. So, liebe Christa, jetzt möchte ich dir von meiner Seite erstmal ganz viel Mut und Kraft wünschen. Danke. Und hab das vielleicht immer so ein bisschen im Kopf, was er dir raten würde, jetzt zu tun. Ich glaube, das ist ein guter Wegweiser. Ja. Du legst bitte auf, wir melden uns wieder. Das heißt, mein Psychologe, der heißt Henning, der ruft dich an, meldet sich bei dir. Ja. Und dann könnt ihr natürlich in Ruhe noch weitersprechen und er wird dir auch die eine oder andere noch Kontaktadresse vermitteln. Ja, das ist nett. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön, Domian. Und ich grüße alle die Leute, die sowas auch mitgemacht haben. Alles klar. Ja. Liebe Christa, auf Wiederhören. Alles Liebe. Danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wenn ihr mir mailen wollt, dann schreibt bitte euer Thema oder um was es geht, kurz in die Mail, wenn es geht, nicht zu lang. Und schreibt bitte auch immer und immer eure Telefonnummer mit rein, weil wir sonst hier halt stehen und lesen und wissen nicht, was wir jetzt machen sollen und können euch nicht unter Umständen schnell zurückrufen. So, wir machen weiter mit der Lilly. Und Lilly ist 24. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen. Lilly, um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe vorhin eine Sendung von dir im Archiv gehört, da ging es um Asexualität. Ja. Und ich bin halt auch asexuell und ich weiß auch, dass du da nicht so richtig daran glaubst. Und deswegen habe ich vorhin einfach mal eine E-Mail geschrieben. Naja, ich glaube, das ist nicht die Frage des Glaubens. Ich finde es erstmal ungewöhnlich, sagen wir es so. Es gibt sicher asexuelle Menschen und es gibt auch die Gründe dazu. Aber erzähl mal von dir, du bist ein junges Mädchen von 24 und hast keine Lust an Sexualität. Genau, und das ist nämlich auch genau das Ding, weil die meisten Leute glauben nämlich, dass man halt einen Grund braucht, um asexuell zu sein. Sowas wie eine Vergewaltigung oder was weiß der Henker, was die Leute da in deiner Sendung erzählt haben, von wegen Ausfluss in den Mund bekommen und sowas. Mhm. Weil das Ding ist ja, asexuelle Menschen entscheiden sich nicht dafür, asexuell zu sein, sondern sie sind es einfach. Ja. Also wenn man sich dafür entscheidet, mir ist jetzt das und das passiert, ich will jetzt keinen Sex mehr haben, dann ist das nicht Asexualität, sondern dann ist es ein Zölibat. Naja, gut, wollen wir nicht über die Begrifflichkeiten streiten. Du hast dich auf jeden Fall nicht entschieden, sondern du bist so. Ja, das finde ich auch In deinem Leben ist nichts Schlimmes vorgefallen an sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen, Missbrauch, gar nichts. Null, gar nicht. Du hast eine glückliche Kindheit gehabt? Ja. Ja. Bist in Sachen Sexualität auch frei erzogen worden? Ja, durchaus. Also deine Eltern waren da nicht verklemmt? Nö, also bei mir in der Familie laufen eigentlich alle nackend rum. Ja. Wie ist dir denn zu Hause so durch deine... Hast du Geschwister noch? Nee, leider nicht. Nee. Wie ist dir denn zu Hause so über deine Eltern Sexualität vermittelt worden? Also ich bin ja mit meiner Mutter aufgewachsen und die hat es halt ganz normal gemacht. Wir sind ja auch in der Schule noch aufgeklärt worden mit Janosch. Mutter sagt, wer macht die Kinder? Und meine Mutter hat mir auch alles halt so erklärt und gezeigt, was man halt so machen muss. Ich kann mich auch noch dran erinnern, wie sie mal wirklich ein Kondom über eine Banane gestülpt hat und so. Aber da gab es in unserer Familie, wir sind echt gar nicht verklemmt. Also im Prinzip alles ganz normal oder sogar noch besser als normal, ganz locker. Genau. Also so was Sexualität angeht, auf jeden Fall. Hast du noch nie eine sexuelle Erregung gehabt? Das würde ich so nicht sagen. Also ich hab schon Regungen gehabt. Ist nicht so, dass ich beim Sex nie irgendwas gefühlt habe, aber ich habe einfach kein Verlangen danach. Das heißt, du hast schon sexuelle Erfahrungen gemacht? Genau. Ja. Ich habe sogar relativ viel gemacht, dass ich glaube, dass halt mit mir irgendwie da in der asexuellen Richtung was ist. Ich habe viel ausprobiert, weil ich auch dachte, es liegt irgendwie an mir und ich bin prüde oder... Hast du denn schon mal einen Orgasmus erlebt? Nee. Nee? Nee. Bist du nicht neugierig darauf? Nee, eben nicht. Also das macht ja, glaube ich, Asexualität gerade aus. Also, aber britzelt es da nicht so unter den Fingernägeln, dass man denkt, wenn ich schon nicht mit einem Typ oder mit einer Frau, dann will ich das mal alleine zumindest mal erleben, um mir dann ein Urteil bilden zu können? Ich habe, ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe das nie gemacht. Ich habe mich nie selber befriedigt. Und das ist auch nicht so, dass ich mich eklig finde oder so. Das hat gar nichts mit Ekel zu tun. Ich habe einfach gar kein Bedürfnis danach. Mhm. Auch nicht die Neugierde, was könnte das sein? Nee, also die Neugier hatte ich ja, als ich dann angefangen habe, das auszuprobieren. Aber na gut, aber du hast ja noch nicht den Höhepunkt erlebt. Nö, aber und die Neugierde, das vielleicht mal durch Selbstbefriedigung zumindest mal zu erleben, ist auch nicht da. Nee, also ich weiß, ich bin komisch, aber Ich frag ja nur. Weil mich das mag mich so, also gut, da geht ein Mann vielleicht auch noch wieder anders ran als eine Frau. Als Typ wäre mir das unvorstellbar. Da würde ich immer denken, komm, jetzt mach's mal, versuch mal, wie das ist. Und dann kannst du immer noch hinterher sagen, ob es dein Ding ist oder nicht. Ja, aber also wenn ich halt das Bedürfnis danach nicht habe, also wie gesagt, ich habe ja, es ist nichts mit Ekel, es ist nichts mit Verklemmung oder so. Mhm. Es ist einfach wie mit einem Essen, was einem nicht schmeckt oder. Ja, aber dann hat man es ja schon probiert. Ja, okay, aber ich habe ja auch schon Sex probiert, also. Ja, aber nicht so ganz endgültig noch nicht probiert. Du hast Sex mit Männern gehabt. Ich habe Sex mit Männern gehabt und ich habe Sex mit Frauen gehabt. Ach, du hast auch Sex mit Frauen gehabt? Ja, ich habe wirklich ausprobiert, ja. Ich war sogar mal in so einer Art Swingerclub und so einen Scheiß. Also ich habe echt geguckt, dass ich irgendwie dahinter steige, was mit mir nicht in Ordnung ist. Ich war auch beim Arzt und sowas. Ach, du warst was für einem Arzt? Beim Frauenarzt war ich. Und was hat der gesagt? Es ist alles in Ordnung. Hat er so Hormone und so alles angeguckt? Ja, ja. Hormonspiegel gemacht? Ist alles völlig okay. Alles im normalen Bereich? Genau. Was ist denn so mit Thema, also verliebt sein? Warst du schon mal verliebt? Ja, natürlich. Ich habe auch schon einen Freund gehabt und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Dilemma. Weil, also asexuelle Menschen, für die ist es halt schon ziemlich schwer, einen Partner zu finden. Und das ist auch das... Sehr schwer. Was es für mich halt auch schwierig macht, wo ich mir auch manchmal denke, ey... Warum ist es jetzt ausgerechnet bei mir so? Also, hast du denn, wie lange warst du mit deinem Partner zusammen? Mit meinem letzten Freund war ich sogar 2,5 Jahre zusammen. Und du hast mit dem Sex gemacht oder gehabt, obwohl du gar keine große Lust dazu hattest? Nee, eigentlich nicht. Du hast es dann für ihn gemacht? Ja, so ein bisschen. Und weil ich auch dachte, na, vielleicht kommt es ja irgendwie nochmal so. Mhm. Aber wie ist es denn so mit der Erotik? Hast du denn Spaß an Zärtlichkeiten, Austausch von Zärtlichkeiten? Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, dass wir kein Bedürfnis nach körperlicher Nähe haben. Mhm. Es ist halt einfach so, und der Akt an sich, glaube ich, worauf wir keine Lust haben. Also ist ja auch bei jedem unterschiedlich, aber bei mir ist es auf jeden Fall so. Mhm. Aber körperliche Bedürfnisse haben wir natürlich alle. Gibt es denn irgendwas im Bereich der Sexualität, was zumindest so ein bisschen dich interessiert, wenn der Akt an sich schon nicht interessant ist? Wie meinst du das? Eine bestimmte Art von Verkehr, oder? Ja, oder Oralverkehr, oder weiß ich was. Irgendwas, wo du sagst, dann das ist, finde ich schon ganz, wenn, dann das. Gerade das fand ich voll eklig. Aha. Das fand ich richtig eklig, dass mein Freund das immer bei mir machen wollte. Ja. Weil der fand das irgendwie ganz toll, mhm. Und ich dachte mir so, okay. Du hast es dann... Du hast es alles andere als genossen? Also ich habe auch nicht drunter gelitten, aber es war halt so ein bisschen wie, jetzt überlege ich noch, was ich einkaufen will. Es ist auch wirklich nicht so, dass es daran liegt, dass die Kerle sich nicht angestrengt hätten oder so. Mhm. Es liegt wirklich, glaube ich, einfach nur an mir. Und das ist auch nicht so, dass da jetzt wirklich nur mal ein Typ kommen muss, der mich richtig rannimmt oder so und dann werde ich bekehrt. Sondern es ist einfach so, wie es ist. Du sagst, du hast auch Erfahrungen mit Frauen gemacht. Genau. Auch um das auszuprobieren. Ja, und das war ja noch viel komischer. Ja. Also ich habe ja nun eigentlich gar keine lesbischen Neigungen, aber ich wollte es halt mal ausprobieren. Es war ja so wie mit einem Spiegelbild zu schlafen. Ja, also das ist gar nicht dein Ding. Nee. Also wenn, dann geht's schon Richtung Mann, wenn überhaupt. Ja, ja. Also ich hatte bis jetzt auch immer nur Freunde und keine Freundinnen. Ja, ja. Ja, also da darf man auch nicht der große Bekehrer sein. Da missverstehe mich nicht. Wenn du das für dich so, für dein Leben entscheidest und du das überhaupt nicht als Manko empfindest. Natürlich ist es ein Manko. Also so gerade was Partnerschaften angeht. Beziehungen anbelangt. Weil du stößt natürlich ständig an diese Grenze. Dann letztendlich müsstest du dich dann dafür entscheiden, keine Beziehung zu haben, sondern nur gute Freundschaften mit Menschen, mit Männern. Es sei denn, ich finde einen asexuellen Mann, aber. Oder so, ja. Oder so. Die Chance ist wahrscheinlich verschwindend gering. Ja. Dass du jemanden findest, man muss sich ja auch dann trotz Asexualität auch gefallen, wenn man Zärtlichkeiten austauschen will und so weiter. Ja. Aber, weißt du, es gibt nur einen Punkt, der macht mich noch stutzig. Das ist das Thema Orgasmus. Ja. Das musst du einfach mal erleben. Und dann unterhalten wir beide uns wieder. Wenn du mir dann sagst, interessiert mich nicht, dann sage ich, okay, Lilly, so what, ist dein Leben, dann bist du asexuell, alles ist gut. Aber wie soll ich das denn anstellen? Also ich meine, du erzählst mir jetzt hier was von lauschigem Licht und schwieriger Musik. Aber nee, komme ich gar nicht mit an mit sowas. Okay. Keine Sorge. Ich kann dir natürlich auch nicht die beste Praktik für dich erklären, wie du das hinkriegst. Das würde ich gerne hören. Dann habe ich meine letzte Sendung hier heute gemacht, weißt du? Wenn ich das jetzt hier mache. Aber da gibt's ja auch viele tolle und schräge und schöne Bücher zum Beispiel auch zu, wie Frauen sich am besten selbst befriedigen. Gibt's alles. Dann entwickle ich mich jetzt nochmal zu Streberin und lese ganz viel, aber... Also missverstehe es nicht. Ich bin kein Prediger, der sagt, nur mit Sexualität kann man Glück sein im Leben. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich finde, man muss erstmal alles abchecken und dann zu einem Urteil kommen. Und du empfindest es ja in gewisser Weise, wie du gerade auch sagtest, als Manko. Und erst wenn du es irgendwann gar nicht mehr als Manko empfindest, dann ist das gut. Dann ist es gut. Na, aber ich werde es immer als ein Manko empfinden. Also weil die Gesellschaft so funktioniert, meinst du? Und weil ich mir natürlich auch Gedanken darüber mache, wie das dann halt mit Kinderkriegen funktionieren soll. Ja, gutes Stichwort. Möchtest du Kinder haben? Auf jeden Fall. Ah. Aber da wäre es zum Beispiel noch schwieriger, weil also eine asexuelle Frau kann das ja trotzdem irgendwie noch so, sag ich mal, mit sich machen lassen, aber kriegt man einen asexuellen Mann dazu, einen Orgasmus zu bekommen. Mhm. Du fandest das eklig, wenn dein Freund dich oral befriedigt hat? Das fand ich tatsächlich eklig, aber ansonsten habe ich gar keine Ekelgefühle bei Sex gehabt. Hast du es war nie so, dass ich gedacht habe, das ist jetzt was Verbotenes oder was Ekliges. Da hattest du nämlich auch so eine Frau in der Sendung, so eine erzkatholische Frau. Ja. Das halt wirklich alles eklig fand. Ja, ja. Naja, das merke ich schon, dass das bei dir alles nicht so der Fall ist. Hast du ihn denn auch oral befriedigt? Ja. Und wie fandst du das? Salzig. Auch eklig? Sag ehrlich. Na, also wirklich angenehm ist es ja jetzt nicht. Ich glaube, wenige Frauen finden das wirklich angenehm. Das ist das große Rätsel, was uns Männer umtreibt. Welche Frauen finden das wirklich angenehm? Das ist bei Schwulen besser. Da weiß man, die finden das scharf. Aber bei Frauen weiß man das nie so genau. Ob die einem das nur zuliebe machen oder ob sie es wirklich scharf finden. Ich weiß es auch nicht. Aber das war dann natürlich auf jeden Fall einfacher, halt mit ihm Oralverkehr zu haben, als wenn wir jetzt richtigen Geschlechtsverkehr gehabt hätten. Ach so, das ist dann doch noch für dich einfacher als das Geschlechtsverkehr. Ja, ja, klar. Aber das Problem habe ich ja jetzt sozusagen nicht mehr. Also, ich finde, wir müssen noch mal ein bisschen in Richtung Selbstbefriedigung gehen. Mhm. Und wenn das passiert ist, muss ich mit dir noch mal telefonieren. Okay, ich rufe dich gleich danach an. Ich muss es sofort wissen. Ja, ruf mich sofort an. Gut. Wenn es gerade abgeklungen ist, sofort ans Telefon. Alles klar. Lilly, alles Gute. Nett, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch jetzt schon hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema schockierende Gewalt. Ich möchte mit Leuten sprechen, die extreme Gewalt erlitten oder jemandem extreme Gewalt zugefügt haben. Also in der Familie beispielsweise, in der Partnerschaft oder auch auf der Straße. Schockierende Gewalt. Wer von euch hat schockierende Gewalt am eigenen Leib schon erfahren? Und wer von euch ist so mutig und erzählt mir auch davon, dass er krasse Gewalt, schockierende Gewalt auch schon ausgeübt hat und jemandem zugefügt hat? Wenn ihr mir gerne darüber erzählen wollt, dann könnt ihr euch per Mail schon mal anmelden, domian@wdr.de. Oder natürlich auch während der Sendung und vor der Sendung anrufen. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So. Stefan ist 40. Hallo Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Um was geht's? Es geht um einen Vater, der schwer krank ist. Ja. Der hat ALS. Ja. Eine Nervenmuskelkrankheit. Ja. Erklär nochmal kurz für die Zuschauer, wie sich diese Krankheit bemerkbar macht und äußert. Ja, ich versuche so zu erklären, dass die Nerven und die Muskeln im Grunde genommen Alzheimer haben. Die wissen dann nicht mehr, was sie zu tun haben. Das ist eine gute Erklärung. Ab dem Kopf Also im Kopf ist er völlig klar. Aber es läuft sonst alles schief mit der Muskulatur. Genau, und er kann gar nichts mehr. Er sieht wirklich aus, als wenn er gerade aus dem KZ kommt. Er wiegt wirklich nicht mehr viel, das ist nur noch Haut und Knochen. Und er kriegt halt so selber mit, wie er dahin vegetiert. Zittert er? Bitte? Zittert er? Ja, die ganzen Muskeln haben immer gezittert und ja, als wenn er Stromschläge kriegt, so ungefähr. Und dann verkrampfen wieder die Finger und. Also er hat echt Probleme und starke Schmerzen. Und er ist seelisch, psychisch vollkommen auf der Höhe? Ja, vollkommen. Das heißt, er kriegt den Verfall des Körpers ganz minutiös mit? Genau, ganz minutiös. Wie alt ist der Vater? 70 ist er jetzt. Ja. Und vor ungefähr 3,5 Jahren hat er die Diagnose bekommen. Ja. Und da haben sie ihm schon gesagt, dass er nur eine Lebenserwartung von 2,5 Jahren hat. Ja. Und, er wird jetzt rund um die Uhr gepflegt von meiner Mutter. An was stirbt man dann letztendlich, wenn man diese Krankheit hat? Letztendlich wird er ersticken, also die Lunge wird zusammenfallen. Du hattest mal eine Anruferin, der jemand, da hatten sie Verdacht auf Parkinson. Und die ist dann ins Krankenhaus und der ist da gleich verstorben. Und das war die gleiche Krankheit, nur bei dem ging es wesentlich schneller. Weiß dein Vater, dass das so... Er weiß alles, ja. Er weiß alles. Wir sind, die letzten 2,5 Jahre sind wir alle 3 Monate 300 Kilometer nach Berlin in Charité, weil für ihn war das immer noch ein Strohhalm, den er greifen konnte. Ja, und da hat er dann Untersuchungen und an der Studie mit teilgenommen und. Und jetzt schafft er das auch nicht mehr. Er hat da alles abgesagt. Man kann sein Wunsch ist es, er möchte von dieser Welt gehen. Das ist sein größter Wunsch. Und er möchte jetzt bald von der Welt gehen. So schon am liebsten lieber heute wie morgen. Also er möchte sich das Leben nehmen. Ja, er kann es halt nur nicht. Weil er sitzt wirklich nur noch im Rollstuhl und kann Fernsehen gucken. Er schafft es gerade noch, die Fernbedienung auf den Knopf zu drücken, dass er umschalten kann. Das heißt, jetzt steht ihr, die nahen Angehörigen, du bist der Sohn. Gibt es noch andere Kinder? Ja, ich habe noch 2 Brüder und eine Schwester. Also jetzt steht die Familie vor einem ganz großen Problem. Ja, wir respektieren seine Entscheidung, aber wir können nichts tun. Wir können ihm nicht helfen dabei. Das ist das Problem. Aber ich habe gehört, dass es in der Schweiz oder in Holland gibt es die aktive Sterbehilfe. Nur ich weiß nicht, wie das vonstatten geht, was man zu tun hat, wie das abläuft. Ja, am liebsten würde ich ihn ins Auto packen mit seinem Sauerstoffgerät, weil er wirklich nur noch am Sauerstoffgerät hängt. Ich würde mit ihm nach Holland fahren. Da würde er, was weiß ich, eine Tablette oder sein Getränk kriegen und dann wäre gut. Das ist so schnell geht es natürlich auch nicht. Es müssen viele ja. Kriterien erfüllt sein. Ihr das möglich ist. In Holland gibt es eine andere Art der aktiven Sterbehilfe als in der Schweiz. In der Schweiz ist es so geregelt, dass man selbst den tödlichen Trunk noch zu sich nehmen muss, den ein Arzt zubereitet. Das könnte dein Vater wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Das wird er noch hinkriegen. Er schafft gerade noch seinen kleinen Trinkbecher mit Strohhalm zu nehmen und zu trinken. Das schafft er noch. Du sagst das so ganz klar und abgeklärt. Ja. Das heißt, du respektierst so sehr den Wunsch deines Vaters, dass du keine Bedenken hättest, ihm in welcher Form auch immer dabei zu helfen. Also in Form einer, weiß ich jetzt, indem du ihn in die Schweiz fahren würdest. Das würdest du tun. Genau. Wir reden auch ganz öffentlich darüber. Ja, es wird also nichts totgeschwiegen. Der Vater hat auch schon da gesessen, hat gesagt, wie er seine Beerdigung haben will, dass er verbannt werden möchte. Das Geld hat er dafür zusammen, das liegt schon bereit, da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Ja, und wir reden halt offen darüber, wir verschweigen das nicht, weil es gehört zum Leben dazu. Gäbe es in Deutschland die Möglichkeit, die aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, würde er es tun? Ja, würde er es tun. Und die ganze Familie würde das respektieren? Wir würden das respektieren. Es gibt keinen in der Familie, der sagt, ich habe damit Schwierigkeiten, wir sollten es doch nicht tun. Er sollte es nicht tun. Wir respektieren das alle. Alle. Wir beten auch schon dafür, dass es zu Ende geht, weil dann ist er erlöst, dann hat er es geschafft. Ihr seid gläubige Menschen? Nein. Nein. Weil du sagst, wir beten dafür. Ja, man spricht schon mal zu Gott, aber wir sind keine Kirchengänger, gar nichts. Da haben wir nicht so viel mit am Hut, aber trotzdem, man macht sich Gedanken drüber. bevor jemand in eine solche Phase kommt, muss man natürlich, finde ich, alles ausschöpfen, was es an Hoffnung, an Schmerztherapie, an Förderung gibt. Ist alles ausgeschöpft? Ja, er hat in Berlin in der Charité die ganzen, er hat die Tabletten zurückgeschickt, weil er will das alles nicht mehr. Er sollte Luftröhrenschnitt kriegen, mhm. Er sollte eine Magensonde kriegen, er will das alles nicht. Er will einfach nicht mehr. Kann er denn noch etwas essen? Ja, das geht gerade noch so. Isst er denn noch etwas? Ja, was weiß ich, ein halbes Brötchen, wenn überhaupt. Mittags, meine Mutter füttert ihn dann mit einer Suppe oder sowas, ne, das, wo er halt nicht viel kauen muss. Mhm. Weil jetzt geht es los, er verliert langsam seine Stimme. Irgendwie fällt das Sprechen unheimlich schwer. Mhm. Dann sagt er nur das Nötigste und zeigt kurz mal mit dem Finger und dann wissen wir aber schon Bescheid, was er will. Das heißt, so traurig wie es ist, wird er ohnehin nicht mehr lange leben, wahrscheinlich. Ah, das ist. Es kann sein, dass es vielleicht noch, ich weiß nicht, ich habe eine Reportage im Fernsehen gesehen und das war in Amerika gewesen. Der Mann hatte die gleiche Krankheit und der hat da 5 Jahre mitgelebt. Und wie du den Zustand jetzt beschreibst, dass er auch immer weniger isst und vielleicht auch bald die Nahrung verweigert, wenn er das gar nicht mehr möchte, dann sind die Weichen ja gestellt. Ja, und wir hoffen eigentlich, dass es, im Grunde genommen, es hört sich zwar hart an, aber so schnell wie möglich geht. Und dass er sich, er wird im Grunde genommen, wird er ersticken und dass das halt nicht zu lange dauert. Am besten einschlafen und nicht mehr aufstehen. Mhm. Seid ihr denn so, was palliativmedizinisch betrifft, zum Beispiel gut versorgt? Ne, da kennen wir uns gar nicht. Wir machen alles im Grunde genommen selber zu Hause. Ja. Und alles bei meiner Mutter ab. Er will auch nicht ins Krankenhaus oder sowas. Mhm. Das will er alles nicht. Also es gibt ja mittlerweile in vielen Metropolen oder in Zentren gibt es palliativmedizinische Ambulanzen. Das heißt, da kommen Palliativmediziner nach Hause. Palliativmedizin ist ihr ein Begriff? Ja. Ja. Also das sind die Menschen, die sich im Endstadium von Krankheiten mit Todkranken beschäftigen und dessen das Ziel ist, dass jemand so schmerzfrei und so möglichst frei von Belastungen würdig sterben kann. Was ja ein sehr, sehr hervorragender Ansatz ist. Angstfrei sterben kann. Ja, das ist ja auch noch sein Problem. Jetzt durch die Medikamente, die er nimmt, er hat Angstzustände, er kann nicht mehr alleine sein. Mhm. Ich muss morgen früh wieder hin, weil meine Mutter was zu erledigen hat. Mhm. Ja. Und ich sehe jetzt schon wieder, wie er von meiner Mutter die Hand hält und dass sie nicht weggehen soll. Aber sie muss. Mhm. Ja. Die hat selber einen Arzttermin. Das ist alles nicht einfach. Und ich habe auch Angst davor, dass er hat so eine riesengroße Sauerstoffmaske, sieht fast aus wie so ein Helm. Ja. Und dass es mit mal gerade dann passiert, wenn ich da bin. Mhm. Weiß ich nicht. Wenn ich da alleine stehe. Also du meinst. Zwar Angst vor. Also dass er stirbt, wenn du da bist. Oder? Genau. Da hast du Angst vor. Da habe ich ja, ich weiß dann noch nicht, ich wüsste gar nicht, was ich. Ich glaube, ich würde gar nichts machen. Aber ich weiß nicht, was mir da rechtlich passieren kann oder so, ob überhaupt was passiert. Nein, wenn dein Vater stirbt, in deiner Anwesenheit kann dir rechtlich nichts passieren. Du brauchst keine Sorgen haben. Ein schwerstkranker Mann. Ja. Es ist nur ein anderes Gefühl, mit dem man konfrontiert ist, weil es ist natürlich hochexistenziell, wenn dein Vater stirbt, in deiner Anwesenheit. Ja, genau. Also, was ich jetzt wirklich nochmal unterstreichen möchte, ist, dass ich euch dringend raten möchte und wir werden auch euch behilflich sein, da die entsprechenden Informationen herauszukriegen, dass ihr so schnell wie möglich mit einer palliativen Ambulanz Kontakt aufnehmen solltet. Mhm. Da seid ihr mit Ärzten konfrontiert, die äußerst behutsam mit den Bedürfnissen der Menschen umgehen. Die werden euch nichts aufschwatzen und die werden seine Wünsche respektieren. Die machen es ihm nur einfacher und leichter. Um es mal ganz einfach auszudrücken. Und, und darum geht es doch jetzt. Ja, genau. Und er kann aber dabei dann auch, er kann zu Hause bleiben. Natürlich, ja. Das ist ja gerade die, finde ich, sehr vorbildliche Entwicklung, dass viele Palliativstationen in Deutschland eben diese Ambulanzen auch anbieten. Mhm. Darf ich fragen, in welcher Stadt ihr wohnt? Wir wohnen 30 Kilometer südlich von Hannover weg. Ja, da gibt's das bestimmt. Bin ich sicher. Ja, 100%. Also, ich weiß es nicht genau, aber Hannover könnte ich mir gut vorstellen. So, dass das Thema der aktiven Sterbehilfe kein Thema jetzt für euch sein sollte. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe abends jetzt mit meiner Schwester telefoniert und er da gesessen hat geweint und er will nicht mehr, weil das vor Schmerzen nicht mehr aushält und. Er will einfach nur noch sterben. Weißt du, Stefan, ich bin ein Befürworter der aktiven Sterbehilfe, das habe ich schon einige Male hier auch gesagt. Ich weiß, ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich auch ein großer Befürworter der Palliativmedizin und weiß auch aus eigener Anschauung hier in Köln, wie verantwortungsbewusst und großartig die Mediziner und die Pfleger dort arbeiten. Und das ist eine Errungenschaft, die wir in Deutschland haben. Und die soll man auch in Anspruch nehmen. Weil es muss so gut wie kein Mensch mehr mit Schmerzen sterben. Das ist richtig. Er wäre vielleicht auch schon froh, wenn er einfach nur schmerzfrei erstmal wäre. So, genau. Ja. Da wären wir einen ganzen großen Schritt weiter. Vielleicht auch etwas beruhigt ist, dass er keine Angstzustände mehr haben muss. Da gibt es hervorragende Medikamente, die ihn trotzdem bei Bewusstsein lassen und ihn nicht vernebeln. Ja. Also ich finde, es muss jetzt ganz schnell deinem Vater auf eine Art und Weise geholfen werden, die ihm gemäß ist, die er möchte. Auf jeden Fall. Und das wäre mit der Palliativmedizin, glaube ich, genau in eurem Sinne. Mhm. Sollen wir es mal so machen, dass wir uns im Hintergrund erkundigen, wo wir euch weitervermitteln können oder welche Adressen wir dir geben könnten? Das wäre nett. Und dann solltet ihr gleich morgen dort anrufen und das gleich so schnell wie möglich in die Wege leiten. Ja. Ja? Ich wundere mich übrigens, ihr habt doch einen betreuenden Hausarzt. Oder? Ja. Warum schlägt ein Hausarzt so etwas nicht vor? Das verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin immer fassungslos, wenn ich das höre. Warum sagen die Ärzte das nicht? Ich weiß nur, dass jetzt der Hausarzt jetzt mit dem Morphiumpflaster angefangen hat. Und die Wirkung des Morphiums immer stärker wird. Ja. Ja. Aber es hilft trotzdem nicht. Ja, das Problem ist, dass halt die meisten Hausärzte damit auch überfordert sind. Das sind ganze Wissenschaftszweige der Palliativmedizin, die sich damit befassen, wie man sterbenden Menschen am besten hilft und todkranken Menschen. Und wenn der Hausarzt das selbst nicht leisten kann, was auch niemand von ihm verlangt, sollte er zumindest weiterempfehlen und sagen, hier und hier sind Fachleute und da könnte man es den Menschen erleichtern. Ja, genau. Aber die stehen sich ja vielleicht selber nicht ein, dass sie nicht mehr weiter. Vielleicht. So, Stefan, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir und versorgen dich mit der entsprechenden Information. Jawohl, das wäre super. Dir, deiner Familie und deinem Vater alles so, wie er es sich wünscht und alles Gute. Ja, danke schön und gerne. Mach weiter so. Dankeschön, auf Wiederhören. Ciao. Oh. 1.43 Uhr haben wir und hier ist Aische. Aische ist 23. Guten Morgen, Aische. Ja, hallo Domian, ich grüße dich. Ja, ich auch. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Aisha, um was geht's denn? Über was reden wir beide? Also, ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Es ist was ganz Schreckliches für mich natürlich als Erlebnis passiert. Heute? Ich habe meine Mutter vor 5 Monaten circa verloren. Einfach so an Schlaganfall. Das war eine ganz gesunde Frau, fröhlich. Vermutlich auch noch nicht sehr alt. Nein, 45 ist sie leider nur geworden. So, und Aische, der Name sagt ja schon was. Ich komme aus der Türkei. Ja. Bin aber natürlich, muss ich hier auch sagen, nicht, ich glaube an nichts. Ich glaube nur an die Medizin und Wissenschaft. Mhm. Das Schlimmste, was passiert ist, ich wurde gezwungen, es war schon schlimm genug zu erfahren und zu sehen, dass meine Mutter gestorben ist. Mhm. Dann kommt auch noch die islamische Prozedur. Das wissen viele nicht. Und ich wusste das auch vorher nicht, musste das Ganze aber machen. Erzähl es uns, weiß ich auch nicht. Erzähl uns, was muss dann gemacht werden nach islamischem Brauch? Das ist sehr schlimm. Ich bin da auch die einzige Tochter, also Einzelkind. Und leider dürfen Männer nicht dabei sein. So, also musste ich meine Mutter mit. Also natürlich wurde sie erstmal mit dem Sarg transportiert. Leute haben Abschied genommen. Sie war ja noch im Leichentuch eingehüllt, sage ich mal. Hm. Noch erträglich zu sehen für andere, sage ich mal. Hm. Ich war natürlich geschockt, als ich mit ihr in so einen Waschraumkeller gehen musste. Wo war das? Wo war das? In einem Bestattungsinstitut oder wo? Bitte? Wo war dieser Waschraum? Dieser Waschraum, ich möchte es jetzt auch nicht so genau sagen. Nee, ich meine, so grob, war der in einem Bestattungsinstitut, in einem Moschee wo? Nein, das war irgendwie, was viele auch nicht wissen, aber wissen sollten, nicht in einer Moschee, sondern da oben waren Wohnungen und unten war einfach ein Keller ausgebaut mit Utensilien wie Dusche. Und dann war da so eine große Silberliege, wo sie dann transportiert wurde, mit dem Sarg natürlich, rein. Dann mit einem Leichentuch hat man sie auf diese Silberliege gepackt. Dann hat man mir befohlen, da war eine arabische Frau, die aus dem Koran gelesen hat, die konnte aber auch sehr gut Deutsch und auch Türkisch. Ich unterbreche mal ganz kurz. Dieses hat, um es noch ganz klar zu sagen, in Deutschland stattgefunden. Ja. Wie ging es dann weiter? Und dann hat sie mir Vorschriften gemacht. Ich musste gelbe Stiefel, Gummistiefel anziehen. Ich dachte, was passiert mit mir jetzt? Was ist das jetzt? Ich war ganz durcheinander. So, ich habe das natürlich gemacht. Dann musste ich eine plastikweiße Schürze anziehen, wie beim Schlachter, sage ich mal, hinten zubinden. Und dann hat sie mir eine Duschbrause in die Hand gedrückt. Dann musste ich alleine, meine Mutter aus dem Leichentuch auch noch splitternackt, wie soll ich sagen, ja, entfernen, dieses Leichentuch. Mhm. Dann hat sie irgendwas gequasselt, sage ich jetzt mal ganz frech, ist aber wahr, aus ihrem Koranbuch da, voll in ihr Element, ganz schräg in ihrer Matrix. Entschuldigung, dass ich das so sage. Für mich war das wirklich ein Horrorerlebnis. Ich habe meine Mutter splitternacht noch gesehen. Was musstest du denn mit dem Duschkopf machen? Ja, das ist ja das Schlimme. Ich musste ihre Haare waschen, Gesicht, das Wasser war lauwarm und überall. Und das Schlimme ist, auch im Intimbereich waschen. Und sie hat dann auch mir geholfen, sie dann auch umzudrehen, auch im Po-Bereich. Und dann dachte ich, ich wäre durch damit. Ich muss hier nur unterbrechen. Du warst alleine mit deiner toten Mutter und dieser anderen Frau, die immer wieder aus dem Koran vorgelesen hat. Ja, genau. Und das Ganze hat 1,5 Stunden gedauert. Und dann musste ich, da war ja auch schon vorbereitet, 7 so Art Taschentücher, nur halt Leinen, aus Leinen. 7 Tücher aufeinandergelegt mit einer Zange, weil ja auch Leichenstarre war, es war sehr schwierig, in ihre Vagina diese Tücher reinstopfen und auch noch umdrehen, auch in Anal, sage ich mal, auch 7 Tücher reinstopfen. In ihre Ohren habe ich Watte reingesteckt, sowohl auch in ihre Nase. Das ist ja schauderhaft. Und das Ganze sollte den Sinn haben, dass sie rein zum Paradies soll, was Quatsch ist. Und dann dachte ich, darf ich jetzt gehen, fragte ich sie. Sie sagt, nein, du bist noch lange nicht fertig. Jetzt noch abtrocknen, ja, kurz von der einen Liege zur anderen Silbertablettliege, sage ich mal dazu. Dann nochmal sauberes Leintuch, ja, einwickeln. Und dann sagte sie zu mir, ich könnte die Stiefel ausziehen, die Sachen ausziehen, mich waschen, frisch machen, meine Sachen dann anziehen, ich wäre soweit fertig. Dann kamen auch Leute und haben sie dann mit einem Leichentuch dann wieder entsagt, dann rausgetragen, draußen auf dem Hof waren Verwandte, Familie etc. pp. Ich wurde dermaßen unter Druck gesetzt, ich wollte schon weglaufen und das alles mir nicht antun, weil es ist sehr schlimm für mich. Ich habe dadurch posttraumatische Störungen bekommen und habe heute damit noch zu kämpfen. Ne? Du sagst, das ist mir völlig neu, muss ich sagen. Ich weiß das nicht. Das ist übliche Tradition. Ich wollte das jetzt hier demonstrieren, damit das mal jetzt. Ich hoffe auch, dass jetzt viele das gehört haben, was ich gesagt habe. Ich wurde gezwungen. Ja. Hätte ich das nicht gemacht, hätte man mich halb tot geschlagen. Und du das sagst, ist im Islam so. Und du sagst, das ist ein üblicher Brauch im Islam, wenn in diesem Fall eine Frau verstorben ist, dass man das immer so macht? Ja. Das macht man auch bei allen verstorbenen Muslimen in Deutschland? Ja, bis zu 90% ja, gebe ich zu. Aber das ist alles natürlich so gedeckt, so geheim, obwohl wir hier, ich bin hier in Deutschland geboren, ja. Und wie gesagt, ich will mit so einem Glauben nichts zu tun haben, ist ja auch meine Entscheidung. Aber hätte ich das nicht gemacht, dann, man hat mir Schläge angedroht und einsperren und alles. Wie war das denn für dich, wenn du solche, wie ich auch für mein Empfinden auch, fand das schockierend, was du gerade erzählt hast. Und wenn ich mich in dich hineinversetze, wenn ich als Kind, als Tochter so etwas machen muss, wie hast du das empfunden, dass du solche Dinge mit deiner toten Mutter machen musstest? Ich war erschrocken. Ich war sehr traurig. Ich konnte nicht weinen. Ich konnte nicht schreien bei der Prozedur. Ich habe nicht mal eine Träne weinen können, weil wahrscheinlich, ich war einfach nur geschockt und dachte einfach nur im Innersten, oh Gott, ich will mit diesem ganzen muslimischen Kram doch nichts zu tun haben. Es ist schlimm genug, dass meine Mutter gestorben ist. Und jetzt muss ich so eine, perverse Prozedur machen. So, jetzt möchte ich mal eins sagen. Du erzählst uns jetzt etwas, was du erlebt hast, und du schilderst aus dem, was du jetzt erfahren hast. Ja. Ich kann natürlich jetzt keine Gegenseite im Moment hier zu Wort kommen lassen, die das vielleicht ganz anders darstellt und es vielleicht auch ganz anders sieht. Ich weiß oder wusste nichts von dieser Tradition, wenn es denn diese Tradition gibt. Ich nehme deinen Gesprächsbeitrag jetzt mal als eine ganz subjektive Äußerung hin, die nicht unbedingt einen Anspruch auf Objektivität haben muss. Ich sag mal so vorsichtig. Mhm. Wenn du so kritisch auf dem islamischen Glauben gegenüberstehst, musst du doch auch schon in den letzten Jahren in deiner Familie angeeckt sein, oder? Ja, klar, aber als die mal darüber geredet haben, bin ich dann weg. Ich habe mich mit dem Thema so nicht beschäftigt und der Tod, der klopft ja nicht an, der kommt plötzlich. Warum? Ich war ja so geschockt, ja, und ich weiß selber nicht. Ich meine, ich hätte auch während der Prozedur keine starken Nerven haben können oder ich wäre vielleicht auch umgekippt oder so, aber ist es denn ich so, glaube, dass immer eine Frau, die Tochter das machen muss? Ja, ja. Die Tochter oder eine nahe weibliche Angehörige wahrscheinlich? Weil ich die einzige Tochter bin, ich bin Einzelkind, musste ich das machen. Ansonsten hat man mir wirklich gedroht, mir sämtliche Knochen zu brechen, mich zu schlagen, mich einzusperren oder sogar für immer in die Türkei zu schicken oder sowas. Also nach dieser Prozedur. Ja. Wie ist es dir da gegangen? Ich bin weggelaufen. Ist deine Mutter? Ich bin weggelaufen. Ich habe ja meine Mutter verloren. Die war mir ja am wichtigsten. Mit der Rest der Familie nichts zu tun haben, weil die ja so strenggläubig sind. Dann bin ich zu einer guten Freundin, da bin ich untergekommen und habe mir jetzt auch eine Wohnung gesucht. Habe meine eigene Wohnung, natürlich insgeheime. Also du bist richtig abgetaucht, kann man sagen. Ja. Mhm. Ja. Und ich finde das ganz schrecklich, dass man davon nicht weiß. So, ich möchte gerne. Ich bin nämlich am Überlegen, ich werde vielleicht, wenn ich darf, kann, ich werde mich erkundigen, auch ein Buch darüber schreiben, von A bis Z, was ich erlebt habe und durchmachen musste. Ich würde sagen, ja, wir lassen jetzt mal deine Darstellung und deine Schilderung einfach so im Raum stehen. Das war ja auch dein Anliegen, du wolltest das so erzählen. Ja, würde aber ja. Dennoch die Bitte formulieren, das werden wir heute nicht mehr schaffen, aber vielleicht für morgen, wenn sich andere Menschen muslimischen Glaubens jetzt angesprochen fühlen, dass sie vielleicht ihre Sichtweise mal schildern könnten, wie ihr das erlebt oder wie der Brauch eurer Auffassung nach abläuft. Das würde mich sehr interessieren. Das können wir sehr gerne hier auch dann in der Sendung besprechen. Danke ich jetzt. Aber dazu muss ich noch sagen, ist das so eine Art geheime Sache? Ich meine, wer würde es denn außer mir jetzt wagen, sowas zu erzählen? Weil im Endeffekt droht ja der Tochter Schläge bis zum Schlimmsten. Hast du denn nicht jetzt unglaubliche Angst, dich überhaupt hier gemeldet zu haben? Hast du nicht Angst, dass man dich jetzt erkannt hat an der Stimme? Nein, habe ich nicht, weil ich muss ja dir ehrlich sagen, ich lüge nicht gerne. Ich habe mir den Kosenamen Aische geben lassen. Und viele würden sowas auch nicht zugeben, aber ich bleib dran. Ich werde ein Buch schreiben und viele, viele junge Mädchen müssen leiden. Aische. Das ist so ein Brauch, das ist leider so. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei, so wie ich es gerade gesagt habe. Und ich harre hier der Dinge mal in der Sendung in den nächsten Tagen, was wir zu dieser Thematik noch an Anrufen bekommen. Dir danke ich zunächst einmal und wünsche dir, dass du aus diesen schlimmen Erfahrungen etwas herauskommst und das verarbeiten kannst. Ich biete dir auch gerne an, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen, okay? Ja, natürlich. Sehr gerne, Aische. Danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Dass ich das hier mal sagen durfte. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Damit Leute auch mal hören und wissen, genau, das haben wir, wirklich ist. Genau, das haben wir jetzt gemacht und alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Danke. Tschüss. Jetzt bin ich noch verbunden mit der Miriam und die ist 32. Hallo Miriam. Hallo. Hallo Miriam. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir legen mal los. Ja, ich wollte eigentlich nur mal erzählen, dass also ich bin Ärztin und dass wir es auch nicht immer leicht haben, mit dem Thema Tod umzugehen. Und jetzt inspiriert durch die Anrufe am heutigen Abend habe ich gedacht, da melde ich mich einfach mal und erzähle auch mal so ein bisschen was. Beziehungsweise. Ja, in welchem Bereich arbeitest du als Ärztin? Ich bin in der Neurologie-Psychiatrie tätig. In einem Krankenhaus? Genau. Ja. Ja, und das ist halt auch leider öfter der Fall, dass Patienten versterben und dass es halt auch für uns nicht leicht ist, damit umzugehen. Kannst du dich an deinen ersten Patienten erinnern, der gestorben ist, für den du verantwortlich warst? Ja, sehr gut. Es war eine jüngere Patientin. Das ist Gott sei Dank auch schon länger her, aber das war auch sehr tragisch und wenn so ein junger Mensch dann aus dem Leben gerissen wird, vielleicht noch mit Familie und Kindern, dann was ist für dich also als junge, du bist jetzt 32, als junge Ärztin, das Schwierigste in der Thematik Arzt und Tod? Also abgesehen davon, dass man natürlich dann auch derjenige ist, der das dann der Familie beibringen muss, was dann eigentlich immer die schwerste Situation ist, auch einfach der Gedanke, dass man selbst nicht, nicht davor gefeilt ist, dass einem so ein solcher Schicksalsschlag passiert oder eben den nahestehenden Personen. Fühlst du dich dann manchmal überfordert auch? Also in dem Moment geht das eigentlich, das blockt man ganz gut ab. Später kommen da schon Gedanken, aber überfordert in dem Sinne von in der Situation nicht richtig gehandelt zu haben, eher nicht. Du bist Neurologin und Psychiaterin. Genau, das ist so eine gemeinschaftliche Ausbildung. Gemeinschaftliche Ausbildung. Ja. Gibt es denn in eurer Ausbildung, auch in der Psychiatrie, gibt es da so ein Fach Umgang mit Sterben und Tod? Kein richtiges Fach, aber es gibt zumindest Themengebiete, die das besprechen und Zirkel oder Kreise, die das dann dem Arzt ermöglichen, damit umzugehen. Das gibt es schon. Ja. Ja. Was sicherlich auch eine Entwicklung ist. Früher gab es das sicherlich nicht im Medizinstudium. Heute wird das schon mehr thematisiert. Definitiv, ja. Zum Glück. Ja. Zum Glück. Was würdest du sagen, was du so dennoch in der Ausbildung vermisst, was man noch besser machen könnte, um mit diesem Thema zurechtzukommen, als junger Arzt auch? Ich glaube, das ist schwierig, weil es immer darauf ankommt, wie es in der Situation wirklich ist und woran es gelegen hat. Dass es einem bei älteren leichter fällt als bei jungen Patienten, ist, glaube ich, verständlich. Aber so richtig Erlernen, glaube ich, geht da wenig. Ja, ich glaube, es ist auch eine persönliche Sache. Denn man muss sich auch mit der eigenen Sterblichkeit ja auch auseinandersetzen als Arzt, um adäquat auch mit einem Patienten oder mit den Angehörigen umgehen zu können. Ja, genau. Das ist glaube ich, was wir im Krankenhaus auf jeden Fall öfter erleben als ja. Eben... Liebe Miriam, ich hätte gerne mit dir länger gesprochen. Die Sendung ist leider vorbei. Ja, sicher. Ist kein Problem. Aber alles Gute und danke für deinen Anruf. Gerne. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr